Juste avant, c'était 36, les prolos font la grève. Okay. Ich bin das Wort meiner Generation, sie verweigern unsere Chance, drum gibt es dort keine Vegetation. Die Angst bleibt bestehen, weil Handeln mit schneeweißem Staub, die Seele beraubt. Wir leben ein Traum im Elend, glaub mir Bruder, sich zu verkaufen geht nicht. Vertrau nicht jedem, denn jeder ist nicht dein Freund. Du kannst die Wahrheit nicht sehen, wenn du dich betäubst. Wenn du den Part gerade fühlst, dann schrei auf und sag, dass der Staat uns betrügt. Sind frei auf dem Markt der Verlierer. Schön hier das kalte Klima, auf den Straßen herrscht BRD, Al-Qaida, Hör mir zu, wenn ich dir sag, was ich erlebe. Denn jedes Wort, das ich hier schreibe, ist für dich da, um zu verstehen. Ich will nicht sagen, wie es mir geht, denn meinen Jungs geht's schlimmer. Diese Straßen machen uns behindert. Doch Parole, ich bin das Wort meiner Jungs. Und dass dort die Vernunft nicht besteht, ist der Grund, warum wir unter dem System stehen. Unter dem Rest bleib ich real, das ist Tristesse. Untergrund-Rap. Ich bin das Wort meiner Jungs. Und dass dort die Vernunft nicht besteht, ist der Grund, warum wir unter dem System stehen. Unter dem Rest fällt Kreh, hier ist Tristesse, Untergrund-Rap. Warum ich sage, was ich fühle oder denke, ist in meinen Augen doch nur menschlich. In einem Tristesse veränderst du dich jeden Tag. In dieser Welt herrschen Robin Hood, Peter Pan wollen Druck. Jeden Tag Kanaken sind unterwegs hier. Wer soll den Staat verlassen? Nimm Rücksicht oder besser duck dich vor Jungs, die mit Schreckschusspistolen sehr viel Unsinn machen. Von Feldkreis bis Aachen, egal wie viel Kilometer, hier herrschen selbe Sachen. Von Duisburg bis Essen, Oberhausen bis Ratingen, Nordrhein, Wild West. Die Jungs wollen den Staat ficken, ich hab keine Absichten. Nur meinen Jungs geht's nicht gut drum, schreibe ich mit Blut die Zeilen verflucht, doch zieh selten zurück. Die Reflexion von meiner Welt ist nur selten geglückt. Verrückt. Portparole, ich bin das Wort meiner Jungs. Und dass dort die Vernunft nicht besteht, ist der Grund, warum wir unter dem System stehen. Unter dem Rest bleib ich real, das ist Tristesse. Untergrund-Rap. Ich bin das Wort meiner Jungs. Und dass dort die Vernunft nicht besteht, ist der Grund, warum wir unter dem System stehen. Unter dem Rest fällt Kreh, hier ist Tristesse. Untergrund-Rap. Untergrund-Rap. Untergrund-Rap.